Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, wir heißen euch willkommen, liebe Geschwister, im Hause Allahs Azza wa Jal. Möge Allah Azza wa Jal jeden belohnen, der aufrichtig hier für sein Wohlgefallen hergekommen ist, damit er die Vergebung Allahs erreicht. Allahumma amin. Insha'Allah haben wir noch ein paar gezählte Unterrichte, bis wir mit diesem kleinen Büchlein durch sind. 200 Fragen zur islamischen Aqida. Kannst du ein bisschen lauter machen? Etwas lauter. Entweder sind sie laut oder ich bin laut. Also, Allahu a'lam. Inshallah werden wir nach ein paar gezählten Unterrichten dieses Büchlein auch durchgearbeitet haben. 200 Fragen zur islamischen Aqida. Das bedeutet, liebe Geschwister, dann haben wir ein wunderschönes Werk durchgearbeitet. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, mit Erklärung. Und es waren einige Unterrichte. Im Schnitt werden es ungefähr 35 bis 37 Unterrichte sein, so dass wir dieses wundervolle Büchlein abgearbeitet haben. Und Wallahi, ich sage euch eins, liebe Geschwister, wenn wir unsere Religion nicht lernen, dann werden wir uns wiederfinden in eine der Sekten. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir so einen Zustand beobachtet haben, sondern was wir wissen über die meisten Muslime, ist, dass sie total falsche Ansichten über ihre Religion besitzen. Und das hat natürlich mit einem Hauptgrund zu tun. Wer sagt mir, was ist der Hauptgrund? Al-Jahl. Al-Jahl, die Unwissenheit, ist der Hauptgrund dafür, dass die meisten Muslime sich in der Irre befinden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ihr habt den Hadith von mir mindestens 1000 Mal gehört, und ihr sollt ihn 10.000 Mal hören. Er sagte, Taftariku ummati ala 73 Millah. Meine Umma wird sich in 73 Gruppen teilen. Kulluhum finna. Oder kulluha finna. Alle dieser Leute, die in einer Sekte sind, sind im Höllenfeuer. Alle. Leute, die La ilaha illallah gesagt haben, Leute, die gebetet haben, Leute, die gefastet haben, Leute, die Allah Azza wa Jal erwähnt haben. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, sie sind im Höllenfeuer. Kullaha finnar illa millatan wahida. Außer einer einzigen Gruppe. Und die Sahaba, radiallahu anhum, weil sie viel Verständnis für diese Religion gehabt haben, so haben sie nicht nach den 72 irregehenden Gruppen gefragt, sondern nach der richtigen. Sie sagten zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hier ja Rasulullah. Wer ist sie? Wer sind diese Leute, die zu dieser erretteten Gruppe angehören, die zu dieser erretteten Gruppe gehören und Yawmul Qiyamah in das Paradies eingehen werden? Er sagte nur einen einzigen Satz, ohne das Ganze groß zu machen, ma ana alaihi wa ashabi. Es ist die Gruppe, die Religion so praktiziert wie ich und meine Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Damit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns mit wenigen Worten beschrieben, wer auf der Wahrheit ist und wer auf der Falschheit ist, liebe Geschwister. Und derjenige, der Falschheit folgt, aufgrund seines Unwissens, er soll wissen, Allah wird nicht jeden entschuldigen am Tage der Auferstehung. Manche Leute denken und manche Leute wollen Juhal bleiben. Sie sagen, wenn ich zu Allah zurückkehre, sage ich einfach, ja Allah, ich war ein Jahl. Tayyib, Frage, wird Allah deine Entschuldigung akzeptieren? Wenn du die Möglichkeit des Wissens hattest, dass wir sagen, wir kehren zu Allah zurück und dann sagen wir, schau Allah, wir haben wirklich kein Wissen gehabt, deswegen kannst du uns nicht bestrafen. Allah entschuldigt, wen er will, und er bestraft, wen er will. Willst du das riskieren? Wallahi al-Azim, ich möchte das nicht riskieren. Und wir sollten das nicht riskieren, liebe Geschwister, weil es am Tage der Auferstehung nicht um einen Peitschenhieb geht, sondern es geht hier um was? Um das Höllenfeuer. Möge Allah Azza wa Jal uns vor diesem Höllenfeuer bewahren. Zwei oder drei Unterrichte sind noch, was ansteht, liebe Geschwister. Dann werden wir dieses Büchlein beenden und dann gucken wir, was für eine neue Unterrichtsreihe wir anfangen. Möge Allah Azza wa Jalla uns helfen, dass wir seine Religion auf beste Art und Weise lernen und ihm auf beste Art und Weise dienen. Das Thema heute ein gewaltiges, ein wichtiges, ein Thema, wo viele Muslime in die Irre gegangen sind. Und wo viele Muslime die Haltung von einer Sekte angenommen haben oder sogar verschiedenen Sekten, die Pflichten gegenüber den Führern von den Muslimen. Liebe Geschwister, darüber reden wir heute inshallah ta'ala und ich bitte euch, dass ihr aufmerksam zuhört und mit uns die Beweise studiert, so dass wir genau verstehen, wie die Haltung von Ahlus Sunna wal Jama'a, zu welcher Gruppe gehört ihr zu? Zu Shia? Ahbash? Sufis? Wer seid ihr? Ich frage euch, wer seid ihr? Muslime. Ja, natürlich seid ihr Muslime. Alhamdulillah. Ja, wird dir ein Habashi sagen, er ist kein Muslim? Oder ein Sufi? Wird dir ein Shi'i sagen, er ist kein Muslim? Hast du einen Shi'i getroffen, der dir sagt, ich bin kein Muslim? Ich habe Ahmadi getroffen, sagt er nicht. Habibi, lass mich mal Ahmadi. Ich frage dich, du gehst zu einem Shi'i, sagt er dir, ich bin kein Muslim? Doch, alle sagen das. Ha. Okay. Wir haben doch gerade gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es wird 73 Gruppen in seiner Umma geben. Frage, sind sie Muslime oder nicht? Antwort, ja, weil der Prophet s.a.w. gesagt hat, in meiner Umma. Das heißt, wenn er sagt, in meiner Umma, dann sind sie noch Muslime. Und das Ijma aller Gelehrten, dass diese noch Muslime sind. Aber sie haben Fehler in der Aqida gehabt und aufgrund dessen werden sie bestraft dafür. Tayyib, wir gehören zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Weil das die errettete Gruppe ist. Das sind die Leute, die dem Propheten Muhammad s.a.w. gefolgt sind. Als der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Ma ana alayhi wa ashabi, das ist die errettete Gruppe, so wie ich meine Religion heute praktiziere und auch die Gefährten radiyallahu anhum wa ardahum, und er nannte diese auch in einer anderen Überlieferung Al-Jama'a. Sie sind die errettete Gruppe, also du gehörst, weil du der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. folgst, zu Ahlus Sunna wal Jama'a. Möge Allah uns nur auf dieser Gruppe befestigen. Was sind unsere Pflichten gegenüber einem muslimischen Führer? Und ich betone natürlich hier das Wort, muslimisch. Deine Pflicht ist es, dass du diesem Führer einen Ratschlag gibst, eine Nasiha. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Dinu an-Nasiha. Die Religion ist, jemanden einen aufrichtigen Ratschlag zu geben. Ein Ratschlag für wen? Für ihn selber oder für Allah? Für Allah azza wa jalla. Egal zu wem, nicht nur auch gegenüber den Führern, auch wenn du deinen Geschwistern einen Ratschlag gibst, so sollte dieser Ratschlag für niemand anderen sein, außer für Allah azza wa jalla. Warum? Weil hier zeigt sich, ob du jemand bist, der seinen Gelüsten folgt und eine Person einfach demütigen will, ihn bloßstellen will, wie es Leute gibt, der kommt und sieht einen Bruder, der ist inmitten von vielen anderen Brüdern. Dann sagte er zu ihm, schau mal, ich will dir eine Nasiha geben für Allah, vor all den Brüdern. Und blamiert ihn dabei. Frage, seine Nasiha war für Allah oder für ihn? Für ihn selber. Deswegen sagen die Arab, sie sagen Nasiha wa laysa fadiha. Einen Ratschlag für Allah und keine Bloßstellung. Denn viele wollen andere bloßstellen. Sie wollen sie blamieren. Dies ist nicht erlaubt in unserer Religion, liebe Geschwister. Denn du solltest für deinen Bruder das lieben, was du für dich selber liebst. Und du möchtest, dass dein Bruder auf der Wahrheit befestigt ist. Dann gib ihm einen Ratschlag, damit er auch die Wahrheit annimmt. Das sollte deine Niyyah, deine Absicht sein und du wirst eine gewaltige Belohnung bei Allah Azza wa Jal bekommen. Sogar, liebe Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, La ilaha illallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns garantiert, wenn wir zu einem Führer gehen und ihm eine aufrichtige Nasiha, einen aufrichtigen Ratschlag geben, und er uns dabei töten sollte, dann kommen wir in das Paradies. Schaut mal, welche Stellung eine Nasiha hat. Eine gewaltige Stellung. Warum? Weil eine Nasiha ist der Grund, dass eine Person die Wahrheit erfährt. Und wenn er nach dieser Wahrheit handelt, dann hat er die Falschheit verlassen. Und in dieser Religion des Islam wurden wir angehalten, was zu folgen, der Wahrheit oder der Falschheit? Der Wahrheit, liebe Geschwister. Du gibst einem Führer eine Nasiha. Das gehört zu den Pflichten ihm gegenüber. Und du bist ihm gegenüber gehorsam bei Dingen, die natürlich keine was darstellen, keine Sünde, keine Ungehorsamkeit. Jede Sache, die der muslimische Führer dir befiehlt, du bist verpflichtet, ihm zu gehorchen, solange dieses keine Sünde ist. Ob die Sache, die er dir befohlen hat, dir lieb ist oder nicht lieb ist. Wenn der Amir, der Führer, dir sagt, zum Beispiel, wasch meine Wäsche, dann musst du das tun. Dann kannst du nicht sagen, der soll mal selber seine Wäsche waschen. Nein. Auch wenn es dir nicht passt, die Gehorsamkeit ist für dich Pflicht. Ey Wallah, die ist Pflicht für dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Und dass du ihn immer mit Barmherzigkeit daran erinnerst, dass er das Gute macht. Liebe Geschwister, dass du hinter ihm betest und wenn er den Dschihad vollzieht, dass du mit ihm den Dschihad vollziehst. Wir reden über einen muslimischen Führer in einem islamischen Land, liebe Geschwister. Und dass du geduldig bist ihm gegenüber, auch wenn er im Unrecht ist. Und wir werden das noch näher erklären. Bi'idhnillahi Samiul Alim. Du darfst gegen einen muslimischen Führer nicht rebellieren, solange er noch was ist? Ein Muslim. Du darfst gegenüber einem muslimischen Führer nicht rebellieren, solange er noch ein Muslim ist. Und du sollst Dua machen für diesen Führer, für diesen Herrscher, für den muslimischen Herrscher, dass Allah Azza wa Jal ihm befestigt, ihm Erfolg gibt. Denn wenn wir die Führer haben, die wir möchten alle, was möchten wir? Möchten wir gute Führer haben, ja oder nein? Tay. Wisst ihr, wann Allah Azza wa Jal uns andere Führer gegeben hat, als die, die wir uns gewünscht haben? Wo die Menschen in Sünden verfallen sind und die Religion Allahs zur Seite gestellt haben. Muhammad ibn Yusuf, wer ist das? Muhammad ibn Yusuf. Das ist ein Scheich von den Shuyukh, von den vielen Lehrern von Imam al-Bukhari. Eine kleine Geschichte nebenbei. Imam al-Bukhari, er war ungefähr, man erzählt das über ihn, ungefähr 8 bis 9 Jahre alt gewesen. Und er nahm teil an den Hadith-Lehre-Sitzungen. Das heißt, große Gelehrte in der damaligen Zeit, war ein Gelehrter. Da gab es nicht diese ganzen Hilfsmittel, wie wir Ärmsten heute Laptop nachgucken und hier und da. Entweder war alles hier drin oder du warst verloren. Na, Imam al-Bukhari besuchte diese Hadith-Lehre-Unterrichte und dort waren große Gelehrte, die erzählten über die Wissenschaft der Hadith-Lehre. Und das ist eine der schwersten. Das ist eine der schwersten Wissenschaften, die Hadith-Lehre, liebe Geschwister. Eines Tages kamen Leute zu Imam al-Bukhari, als er noch ein kleiner Junge war, ungefähr 8, 9 Jahre. Sie sagten, wir verstehen nicht, was du in diesen Sitzungen machst. Was machst du hier? Er sagte, lasst mich. Ja, Ami, was machst du hier in diesen Sitzungen? Als ob du uns den Sauerstoff klaust. Was machst du hier? Du bist ein kleines Kind, geh mal spielen. Er sagte, ich interessiere mich für Hadith-Lehre. Dann haben sie ihm gesagt, zeig mal, was hast du bis jetzt mitgeschrieben? Er hat nichts aufgeschrieben gehabt. Und sie haben ihn gedrängt und gedrängt und gedrängt, bis sie herausgefunden haben, dass Imam al-Bukhari in diesem Alter 15.000 Hadithe auswendig kannte vom Propheten Muhammad. Und dann haben sie sogar das, was sie geschrieben haben in den Sitzungen, die großen Shuyukh, die großen Lehrer, sie haben das korrigiert nach dem auswendig Gelehrten von Imam al-Bukhari. Das war Imam al-Bukhari, Imam al-Sunnah, Imam al-Dunya. Er hatte einen Lehrer gehabt, liebe Geschwister. Dieser hieß Muhammad ibn Yusuf. Rahmatullah alayh, rahmatan wasi'ah. Und eines Tages schrieb einer an Muhammad ibn Yusuf, an dem Sheikh von Imam al-Bukhari: Ja, Sheikh, wir haben einen ungerechten Führer. Muhammad ibn Yusuf schrieb nur einen Satz zurück. Er sagte: Ich kann dir nicht helfen, das ist das Ergebnis der Sünde. Das war seine Antwort. Ich kann dir nicht helfen, das ist das Ergebnis der Sünde. Als wir unsere Religion vernachlässigt haben, hat Allah uns Führer gegeben, die genauso sind wie wir selber. Und nimmt einen vom Volk. Wenn er mit dem Führer tauschen könnte, würde er es tun. Er erzählt dir viel, ja, am Tag, ja, und ungerecht und so. Wenn er selber eine Position bekommt, dann sehen wir das nicht in den islamischen Ländern, wie viel Bestechung läuft da? Ja oder nein? Ja. In den ganzen Institutionen. Geh mal rein in eine Institution und du möchtest ein Blatt. Und dieses Blatt gehört dir. Er sagt dir: Erinnere mich nochmal, wo das Blatt war. Was sagt er dir damit? Er möchte Par, Masari, Aranib. Erinnere mich mal, wo das Blatt war, sagt er dir. Schaut mal, Allah Azza wa Jal sagt: Kalla, innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Aber nein, der Mensch, er überschreitet die Grenzen, wenn er sich was sieht, unbedürftig. Wenn er denkt, er braucht niemanden mehr. Er hat eine Stellung, er hat einen Job, er hat Geld, er hat einen dicken Wagen, er hat einen Sekretär, er denkt, er braucht niemanden mehr. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat uns Führer geschickt, die genauso sind wie wir. In der Zeit von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, als er ein Führer gewesen ist, liebe Geschwister, und ihr wisst, Umar ibn al-Khattab war welcher Khalif in der islamischen Geschichte? Der Zweite. Alhamdulillah. Langsam geht's auf mit euch. Wie alt ist Britney Spears, wie alt ist die? 36. Wie viel? Sowas wissen die Muslime. Alhamdulillah. Umar ibn al-Khattab war der zweite Führer der islamischen Geschichte. Nach Abu Bakr as-Siddiq und vor wem? Na? Uthman ibn Affan radiallahu an und vor Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum ajma'i. Einmal kam ein Mann und er suchte Umar ibn al-Khattab. Er sagte: Wo ist Umar? Und schauten die Muslime. Sagt: Ach so, Umar liegt da drüben radiallahu an. Wisst ihr, wo er gewesen ist als Führer? Er lag unter einem Baum und seine Schuhe waren unter seinem Kopf als Kissen praktisch. Und so hat er geschlafen draußen alleine, ohne einen Militär. Eine Frage: Wer von den Führern traut sich heute draußen alleine unter einem Baum zu schlafen? Kennt ihr jemand? Was denkt ihr, warum hat Umar diese Ruhe gehabt? Warum? Warum hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu diese Ruhe gehabt? Hasan. Weil er zu niemandem ungerecht war. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, er war zu allen Leuten gerecht. Er sagte: Wenn eine Kuh runterfällt in Bagdad, werde ich danach gefragt. Und Umar schlief abends nicht, sondern er zog durch die Straßen und guckte, wer ein Bedürfnis hatte. Und einmal, so wird erzählt, hatte er ein lautes Schreien gehört aus einer Wohnung heraus. Und er ernährte sich diese Wohnung, bis er mitbekommen hat, dass dort eine Frau mit ihren Kindern gewesen ist. Die Kinder haben die gesamte Zeit geschrien. Dann fragte Umar: Was ist mit deinen Kindern? Radiallahu anh. Sie sagte: Meine Kinder haben Hunger. Sie haben nichts zu essen. Und ihr wisst, in der Zeit von Umar ibn al-Khattab war die Versorgung wenig. Allah Azza wa Jal hat sie geprüft gehabt. Sie sagte: Meine Kinder haben nichts zu essen. Ich tue so, als ob ich ihnen etwas zu essen mache, indem ich einen Topf auf dem Herd tue, auf dem Feuer tue, so dass es kocht und sie in der Zeit einschlafen. Das heißt, sie wollte sie ablenken. Die haben nichts zu essen. Wie wir, mashallah, 3 Kühlschränke, 3 verschiedene Sorten von jedem Produkt. Aber wer meckert am meisten? Wir. Möge Allah uns vergeben. Er sagte zu ihr, ihr habt nichts zu essen. Sie sagte, nein. Dann ging Umar ibn al-Khattab radiallahu an mit seinem Helfer zu dem Haus, wo sie die gesamten Vorräte gelagert hatten. Und er füllte einen Sack mit allen möglichen Lebensmitteln und hat nicht seinen Helfer ihn tragen lassen, sondern Umar hat ihn selbst getragen. Wisst ihr warum? Weil er wusste, Allah wird ihn danach fragen. Das ist der Unterschied zwischen einem Führer, der Allah Azza wa Jal fürchtet, und einem Führer, der Allah Azza wa Jal nicht fürchtet. Subhanallah, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, als er kurz vor dem Tod war, da hat er Umar ibn al-Khattab benannt, dass er den Khalif, dass er Khalif sein sollte. Und Abu Bakr schrieb Umar einen Brief, mach nicht denselben Fehler wie ich und fürchte Allah. Zu Umar ibn al-Khattab. Umar hat überlegt die ganze Zeit, was meinte Abu Bakr? Mach nicht denselben Fehler wie ich. Wisst ihr, was der Fehler von Abu Bakr as-Siddiq war? Dass er einen Esel besessen hatte, und zwei geflickte Stoffe. Er sah das als zu viel Luxus an, dass er so viel besessen hat. Als wir gehört haben, dass Gaddafi gestorben ist, alayhi min Allahi ma yastahiq, subhanallah al-Azim, wie viel hat er hinterlassen? Circa 200 Milliarden Dollar. Kein Esel. Denn er selbst war der Esel. Möge Allah ihn für das zur Rechenschaft ziehen, was er gemacht hat. Schaut mal, subhanallah al-Azim, Leute, die Allah azza wa jal fürchten, und Leute, die bei Allah Allah nicht fürchten, sie sehen, wie das Volk hungert. Und wisst ihr, dass es sogar Leute gibt, wallahi al-Azim, wir haben das gesehen mit eigenen Augen, die sind bei der Hajj und beklauen die Leute, sag? Die Hujjaj. Ein Bruder hat mir erzählt, ein Palästinenser, mashallah, möge Allah ihn segnen, der Ärmste hat nur einen Arm. Er wurde viel gequält in den israelischen Gefängnissen. Möge Allah diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Für jeden Muslim, den sie bestraft haben. Möge Allah diejenigen töten, die die Muslime töten. Und möge Allah diejenigen bestrafen, die die Muslime bestrafen. Dieser war einmal eines Tages am heiligsten Ort der Welt. Wo ist der heiligste Ort der Welt? Mekka. Und machen wir es noch heiliger? Ne? Die Kaaba. Okay, da hat er sich befunden. Und er machte gerade Tawaf. Und Alhamdulillah, Allah hat es ihm ermöglicht, dass er was küssen durfte? Den? Keine Frau, sondern den schwarzen Stein. Ja. Der schwarze Stein, er war mal ursprünglich weiß gewesen, weil dieser Stein ist vom Paradies. Er wollte ihn gerade küssen und plötzlich merkte er, dass er irgendwie bewegt wurde. Dann schaute er, sein Portemonnaie war weg, den er sich um den Hals gehängt hat. 2000 Euro waren da drin. Er sagte, Abu al-Bara, das war der teuerste Kuss in meinem Leben. Der teuerste Kuss in meinem Leben gewesen. Schaut mal, es gibt Leute, die klauen am heiligsten Ort. Warum? Warum klauen sie? Bitte? Ja, sowieso, aber es gibt tatsächlich welche. Wie in Al-Khalij, da haben sie einen Weihnachtsbaum gekauft in einem islamischen Land für 10 Millionen Dollar. Und schau mal, wie viele Kinder dort verhungern. Das ist die Realität, liebe Geschwister. Wir machen Dua für die Führer, die Muslime sind. Und sie machen Dua für ihr Volk. Das ist das richtige Benehmen gegenüber einem muslimischen Führer. Und all das steckt in der Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. In Surah An-Nisa in der Ayah 59. Allah Azza wa Jal sagt, O ihr, die ihr glaubt. Denn nur die Gläubigen sind diejenigen, die Gesetze Allahs Azza wa Jal erfüllen. O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Subhanallah al-Azim. Wer sind die Befehlshaber? Sondern? Die Ulama und die Führer. Das heißt, die Befehlshaber und die Ulama, die Gelehrten. Sie sind unsere Umara, unsere Befehlshaber. Und es ist eine absolute Pflicht, ihnen zu gehorchen Aber schaut, die Gehorsamkeit ist eingeschränkt. Allah Azza wa Jal sagt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Jetzt sagt Allah nicht und gehorcht den Befehlshabern, sondern und den Befehlshabern. Denn die Gehorsamkeit gegenüber Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist Voraussetzung, dass wir ihnen gehorchen. Erst wenn sie Allah und seinem Gesandten gehorchen, dann gehorchen wir ihnen. Deswegen, als Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh das Khalifat angenommen hat, er hat zu den Leuten gesagt, wie bei Ibn Kathir rahimullah ta'ala berichtet wurde, ihr gehorcht mir nur, wenn ich Allah gehorche. Wenn ich aber Allah nicht gehorche, dann dürft ihr mir nicht gehorchen. Haben wir so einen Satz gehört von den Führern unserer Zeit? Auch nicht. Subhanallah al-Azim. Abu Bakr as-Siddiq, er wusste, wie weit er gehorcht werden darf. Nur so weit, wie lange er selber Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten gehorcht, liebe Geschwister. Und diese Ayah, o ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch, sie hatte einen Offenbarungsgrund, wie Bukhari und Muslim überliefern, liebe Geschwister, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, er sagte, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية. Der Gesandte صلى الله عليه وسلم schickte einmal einen Mann von den Ansar, bedeutet ein Sahabi, zu einer Expedition heraus. وأمرهم أن يطيعوا. Und er صلى الله عليه وسلم befahl, dass diesem Mann gehorcht wird. Dass diesem Mann gehorcht wird. Als sie unterwegs waren, sagte dieser Amir dann zu ihnen, von den Ansar, zu den Sahaba, zu den restlichen, أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُطِيعُونِ. Hat der Gesandte صلى الله عليه وسلم euch nicht befohlen, dass ihr mir gehorcht? قَالُوا بَلَى. Sie sagten doch, er hat uns damit befohlen. قَالَ فَجْمَعُوا حَطَبًا. So sammelt Holz, Brennholz. فَجَمَعُوا حَطَبًا, so haben sie dieses eingesammelt. ثُمَّ دَعَ بِنَّا. ثُمَّ دَعَ بِنَّا. Dann hat er verlangt, dass ein Feuer gemacht wird. Dann sagte er, عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنَّهَا. Ich habe überlegt, dass ihr dieses Feuer betretet. فَهَمَّ الْقَوْمُ بِذَلِك. Einige wollten es dann tun. فَقَالَ لَهُمْ شَابْ. So sagte ein Jugendlicher unter ihnen, La ta'jalu, beeilt euch nicht. La ta'jalu an tadkhulunna. Beeilt euch nicht damit, das Feuer zu betreten. Hatta ta'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Bis ihr zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam geht und ihn fragt. Fa in amarakum an tadkhulu, fadkhulu. Wenn er euch aber befiehlt, dass ihr dieses Feuer betretet, dann betretet es. فَآتُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم. So gingen sie zum Gesandten صلى الله عليه وسلم und er sagte zu ihnen, لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا. Hättet ihr dieses Feuer betreten, wärt ihr nie wieder herausgekommen aus diesem Feuer. Was bedeutet das? Allah hätte euch dafür bestraft. Bitte beachtet in dieser wunderschönen Überlieferung eine Sache. Ein Sahabi, der als Amir gewählt wurde. Der Prophet hat befohlen, dass ihm gehorcht wird. Dann hat er Brennholz sammeln lassen und er hat ein Feuer gemacht. Und hat die Leute befohlen, dass sie in das Feuer gehen. Schaut mal, der Prophet Muhammad hat ja befohlen, dass ihm gehorcht wird. Also wollten ein paar Sahabi in das Feuer hereingehen, aufgrund des Befehls vom Propheten. Allahu Akbar. Schaut mal die Gehorsamkeit. Ist das Gehorsamkeit? Ja oder nein? Die haben gesagt, wir gehen da rein. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass wir ihm gehorchen. Egal, was er uns befiehlt, wir werden das tun. Aber einer, er hatte überlegt, der auch Wissen hatte, er sagte nein, wir fragen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War es richtig, seine Entscheidung? Antwort? Ja. Weil hier wurde er nicht befolgt, weil er nicht befolgt werden durfte. Denn er hat mit etwas befohlen, was haram war, eine Sünde. Und daher, in diesem Fall, ist es nicht erlaubt, liebe Geschwister, dem Führer, dem Befehlshaber zu gehorchen, wenn es sich hier um eine Sünde handelt, bedeutet, man gehorcht den Befehlshabern so lange, solange dieses keine Sünde ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim, على المرء المسلم السمع والطاعة. Dem Muslim wird befohlen, dass er hört und gehorcht. فيما أحب وكره. Mit dem, was er liebt oder nicht liebt, was ihm sogar auch unlieb ist. إلا أن يؤمر بمعصية. Außer, dass ihm befohlen wird, eine was zu begehen? Eine Sünde. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ. Wenn ihm befohlen wird, eine Sünde zu begehen, dann ist es ihm nicht erlaubt zu hören und zu gehorchen. Subhanallah al-Azim. Das deswegen, weil niemand über dem Gesetz von Allah Azza wa Jal steht, liebe Geschwister. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِيمِ. Ist denn Allah nicht der gerechteste aller Richter? Der weiseste aller Richter, liebe Geschwister. Er macht die Gesetze, subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns eine Sache, die viele Leute nicht verstanden haben. Und aufgrund dieser Sache sind sie abgewichen von der Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Selbst wenn der Zalim, selbst wenn der Ungerechte, der Führer, wenn der Führer ungerecht ist, du musst ihm gehorchen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, تسمعوا وتطيعوا للأمير. Ihr hört und gehorcht dem Amir. وإن ضرب ظهرك, wenn auch dein Rücken geschlagen wird, وأخذ مالك, und dein Geld entwendet wird von ihm, von dem Führer, dem Ungerechten, فاسمع وأطع. So höre und gehorche. Sagt man, der tut mir Unrecht. Richtig. Er tut dir Unrecht. Für ihn oder gegen ihn? Yawm al-Qiyamah, für ihn oder gegen ihn? Gegen ihn. Aber das ist nicht für dich eine Erlaubnis, gegen den Führer zu rebellieren. Und ganz im Ernst, wir sehen die Ungerechtigkeiten in unseren islamischen Ländern, liebe Geschwister, wo die Führer Menschen wegsperren, die die Wahrheit sagen oder sogar töten. Alhamdulillah, wir sind nicht blind. Aber trotzdem darf man nicht gegen ihn rebellieren, gegenüber dem Führer, solange er nicht was tut, den großen Kufr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, La nunazi' al-amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Man darf nicht gegen den Führer, Befehlshaber rebellieren, außer dass man von ihm, jetzt schaut die Beschreibung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den deutlichen, offenkundigen Kufr sieht, der auch bei Allah Azza wa Jal tatsächlich ein Kufr ist. Das heißt, das darf kein Kufr sein, wo es Ikhtilaf der Gelehrten gibt. Dass wir Rätselraten spielen und sagen, ich denke, er hat das gemacht. Gibt es viele, die sich mit solchen Themen beschäftigen? Nein. Liebe Geschwister, wenn auch feststeht, dass ein Hakim ein Kafir ist, dann bedeutet das nicht, dass man gegen ihn sofort rebellieren darf. Denn das Ende wird schlimmer sein, als dass man Geduld gezeigt hätte. Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagt, was wir gesehen haben, ist, dass das Übel nach der Rebellion schlimmer war als zuvor. Es gibt Leute, der sagt dir sofort, der Hakim ist ein Kafir. Und die beste Aussage ist die, alle Hukam sind Kufr. Eine Frage. Bilal, kennst du den Führer von Zimbabwe? Sag, er ist ein Kafir. Kennt er den Führer von Zimbabwe? ist das eine Religion, die uns berechtigt, ein Urteil über jemanden zu fällen, den wir nicht kennen? Wer hat uns so etwas erlaubt? Liebe Geschwister. Und diese Aussage ist von niemand anderen, außer von den Khawarij und den Rafida, den Shia. Die sind sozusagen die Begründer dieser Ansicht, die wal'iyadu billah dalal ist und zurückzuweisen ist. Und derjenige, der das sagt, der ist eindeutig in der Irre. Weil dieses niemals der Islam erlaubt hat, dass du einfach ein absolutes Urteil über alle Leute fällen kannst. Denn das zeigt, dass du dich auf eine Stelle, dass du dich in eine Position gebracht hast, wallahi, die dir nicht gebührt. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir heute ein großes Übel. Es gibt Leute, die schnell gegen die Herrscher rebellieren und das tun sie aus einem Grund der Fehlinterpretation. Die haben eine Sache falsch verstanden. Sie sagen dir, er ist ein Kafir und für ihn gibt es keine Entschuldigung, man muss gegen ihn rebellieren. Auf jeden Fall. Er hat keine Entschuldigung vor Allah, er ist der deutliche Kafir. Bedeutet, sie machen Takfir über eine Person, ohne die Hinderungsgründe zu betrachten. Aber liebe Geschwister, wir haben das doch gelernt. Wart ihr da, als wir über den Takfir und seine Regeln gesprochen haben? Na, diese Hinderungsgründe müssen betrachtet werden. Denn sonst ist der Takfir hier, liebe Geschwister, nicht leicht, wallahi al-azim, weil daraus entsteht viel Übel. Denn wenn man einen Herrscher als Kafir bezeichnet, dann hat er nicht mehr die Rechte, die er vorher hat. Und man darf unter Umständen, unter bestimmten Regeln gegen ihn rebellieren. Wie wir gehört haben. Man darf nicht gegen einen Herrscher rebellieren, auch wenn er ungerecht ist, solange er nicht den großen Kuffer begeht, liebe Geschwister. Das ist die Methodik von den Khawarij und ist heute noch die Methodik von den Takfiris. Und es kann natürlich nicht sein, und es ist es auch nicht, dass jemand, der eine Kuffertat begeht, natürlich nicht automatisch zum was wird? Zum Kafir. Haben wir gelernt. Haben wir alles gelernt. Ein Hinderungsgrund könnte der Jahl sein. Und wir haben das Thema ausführlich erklärt. Derjenige, der zu diesen Quellen zurückkehren möchte, der das heißt, der Kuffer und seine Unterteilung und der Takfir und seine Regeln, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Wie kann ich jemanden beurteilen, dem die Wahrheit noch nicht erreicht hat? Und ich meine das allgemein, nicht nur in Bezug auf die Führer. Und der Koran und die Sunna sind voll damit. Isa a.s., wie in Surah Al-Ma'idah, Allah azza wa jal uns sagt, liebe Geschwister, die Hawariyun, die Jünger, die mit Jesus zusammen waren, sie haben gesagt, ist Allah in der Lage, uns einen Tisch mit vollen Speisen herunterzubringen? Ist Allah in der Lage? Was heißt das? Zweifel. Nein? Zweifel. Schack. Zweifel. Zweifel ist hier was? Der große oder der kleine? Große. Der große Kuffer. Dann sagen dir die Leute so, diese Takfiris, die gerne philosophieren, sagen dir, nee, sie meinten das als Frage. Kann Allah bitte das tun für uns? Ah, und deswegen sagt der Isa gleich danach, ittaqullah. Fürchtet Allah. Diese Geschichte, liebe Geschwister, zeigt uns auch, dass derjenige Kuffer begehen kann. Die Sahaba haben dieses getan. Sie wollten Segen an was suchen? An einem Baum. An einem Baum. Bis der Prophet sallam ihnen gesagt hat, wollt ihr dasselbe machen wie das Volk von Bani Israel? Segen an einem Baum? Nein. Mu'adh ibn Jabal hat Sujud gemacht vor dem Propheten Muhammad sallam. Und es ist uns nicht erlaubt, vor irgendjemanden Sujud zu machen, außer vor Allah Azza wa Jal. Das weiß jeder. Das weiß jeder, liebe Geschwister. Außer eine Person. Schaut mal, subhanallah, der war in Saudiya, ja? In Saudi-Arabien. Einer hat einen Sheikh angerufen, hat ihn gesagt, einer hat einen Sheikh angerufen und hat ihn gesagt, mein Mann ist ein Ungerechter. Er trinkt und er tut das Üble und immer, wenn er heraus will, muss ich mich vor ihm niederwerfen. Uff. Niederwerfen, ja. Er sagte, wieso will er, dass du dich vor ihm niederwirfst? Er sagt, ja, es gibt ein Hadith, authentisch, von Sheikh al-Albani. berichtet bei At-Tirmidhi, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn ich jemanden befehlen könnte, sich vor irgendjemand niederzuwerfen, würde ich der Frau befehlen, dass sie sich vor ihrem Mann niederwirft. Ja. Er hat das Wenn gestrichen und daraus sein Recht gemacht. Also sagte er zu ihr, du musst dich jedes Mal niederwerfen vor mir. Schau mal, wo hat er gelebt? In Saudi-Arabien. Natürlich, dieses ist großer Kuffer, liebe Geschwister. Und trotzdem wurde kein Takfir mit diesen Leuten gemacht. Warum? Weil Al-Jahl, die Unwissenheit, ein Hinderungsgrund ist dafür, dass man jemanden vom Islam ausschließt. Guckt mal, wie viele Leute von den Muslimen. Und ich rede über Leute, die Unterrichte besuchen. Wenn ihnen ein Schicksalsschlag trifft, das bedeutet eine Prüfung, dann sagt er, warum? Warum ich? Warum ist mir das passiert unter all den Muslimen? La yus'alu amma yaf'al, warum? Yus'alu. Allah wird nicht nach dem gefragt, was er tut, aber sie werden gefragt. Du darfst nicht fragen, a'udhu billah, warum ich? Allah prüft dich, weil er es so möchte. Und er hat seine Weisheit dahinter. Dann kannst du nicht kommen und sagen, ja Allah, warum ich? Es gibt andere Leute, triff mal den, der hat es verdient. A'udhu billah. Welche Religion ist das, liebe Geschwister? Daher ist das nicht erlaubt, dass man sagt, okay, auch wenn man gesehen hat, diese Person, er hat eine Tat des Kufr begangen, dann kann man ihn nicht sofort vom Islam ausschließen, denn ihn muss zuerst die Wahrheit erreichen. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Wir werden nicht eher bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben, der die Wahrheit überbringt, liebe Geschwister. Tayyib. Er sagt dir, dieser Hakim ist ein Kafir. Du sagst ihm, warum? Er sagt dir, schau mal, der hat Banken zugelassen in unseren Ländern, die mit was handeln? Mit Zinsen. Mit Zinsen. Du sagst ihm, das ist der Grund, dass er jetzt ein Kafir ist? Er sagt dir, ja. Er sagt dir, der hat das erlaubt. Du sagst ihm, hast du schon mal Zina gemacht in deinem Leben oder Alkohol getrunken? Er sagt dir, ja, ich war damals ein Jahr. Sagst du ihm, okay, du bist ein Käfer. Sagt dir, warum? Weil du das für erlaubt erklärt hast. Er sagt dir, nein, ich habe die Sünde gemacht, aber ich habe es nicht für erlaubt erklärt. Ja, und wer sagt dir, der Hakim hat das für erlaubt erklärt? Das heißt, er kann in die Gedanken von dem Hakim hereinschauen. Es ist ein Unterschied, liebe Geschwister, und versteht das, ob man eine Sache duldet oder erlaubt. Das Erlauben einer Sache, die haram ist, dadurch wirst du ein Kafir mit Ijma' aller Gelehrten. Aber wenn du eine Sache duldest, weil du Interessen hast, bring mir den Gelehrten, der sagt, dass das großer Kufr ist. Nein, das ist Übel und das ist Fisk. Und das ist Sünde, aber das ist kein Kufr. Weil wenn einer jetzt, möge Allah uns bewahren, Zina macht mit einer Frau, weiß er, dass es verboten ist? Weiß er, dass er dafür bestraft werden darf? Weiß er, dass er dafür bestraft werden kann? Ja. Solange er das nicht als erlaubt erklärt für sich, und manche erlauben das für sich, möge Allah uns bewahren, solange ist er kein Kafir. Aber er ist was? Ein großer Sünder, ein Fasik. Es gibt einen Unterschied zwischen eine Sache erdulden, zu dulden und eine Sache zu erlauben, liebe Geschwister. Und der Hukum ist der Unterschied, denn der eine wird dadurch ein Kafir und der andere nicht. Und das sollten wir verstehen. Und es gibt natürlich in den islamischen Ländern, und wir heißen das nicht gut, wir wollen nur über den Urteil sprechen. Nur über das Urteil sprechen, liebe Geschwister. Es gibt in unseren islamischen Ländern Banken, die mit Zinsen handeln. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Und deswegen haben wir auch keinen Segen. Und es gibt Läden, wo was verkauft wird? Alkohol. Ganz öffentlich. Brauchen wir nicht drüber zu reden, oder? Denke ich. Findet man in Türkei Raki, Maki? Ja, natürlich. Findet man auch in den anderen Ländern, du kriegst, was du willst. Was du willst, bekommst du. Und du findest, dass die Universitäten gemischt sind zwischen Männern und Frauen und die Schulen gemischt sind zwischen Männern und Frauen. Das finden wir alles. Aber du weißt nicht, ob er das als erlaubt erklärt hat oder nicht. Weil der Prophet ﷺ hat über den deutlichen Kufr gesprochen. Könnten wir sagen, das ist der deutliche Kufr über diese Person? Weil, sag ihm, bei Allah steck deine Hand ins Feuer, das heißt, sei ehrlich und schwöre auf Allah, dass du ganz genau weißt, dass er es erlaubt hat. Wird er schwören oder nicht? Ja, wird er nicht schwören. Er wird nicht schwören. Allah sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Derjenige, der nicht mit dem richtet, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat, das sind die Kuffar. Sah, richtig. Und ein paar Ayat weiter, lieber Bruder, das sind die Ungerechten, das sind die Frevler. Und ein paar Ayat weiter, das sind die Ungerechten. Das bedeutet, der Hakim kann verschiedene Stufenzustände haben. Manchmal ist er ein Kafir und manchmal ein Fasid und manchmal ein Zalim, liebe Geschwister. Deswegen sagte Sheikh al-Islam, rahmatullah alayh, nachdem er die Beweise erforscht hat, was die Salaf-Gelehrten gesagt haben, nicht was die Leute heutzutage sagen, die ein Buch lesen von einem, der im Gefängnis war. Sagte dir, qala Sayyid Qutb, mashallah, auf einmal ist er ein Gelehrter. Sayyid Qutb, wer hat ihn als Gelehrten bestätigt? Auf einmal ist er ein Gelehrter? Der war ein Schriftsteller. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Er ist als Muslim gestorben. Das ist das, was wir wissen. Aber wenn wir über Wissen reden, ist er eine Person, von der man Wissen nimmt. Sogar, wallahi al-azim, in der heutigen Zeit findest du Leute, die schenken dem sogenannten Tafsir von Sayyid Qutb mehr Aufmerksamkeit als den Tafsir von Ibn Kathir, von At-Tabari und von Al-Qurtubi und von den anderen großen Gelehrten. Warum? Weil Qutb was geschrieben hat, was ihm gefällt. Weil alle sind irregehend. Ibn Kathir ist irregehend und Al-Qurtubi ist irregehend und der ist irregehend und der, bis du einen gefunden hast, der das sagt, was du natürlich gerne hören möchtest. Sheikh al-Islam sagt über diese Ayah, und derjenige, der nicht nach dem handelt, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat, das sind die Kafirun, er sagt, ay huwa al-mustahillu lil-hukmi bighayri ma anzalallah. Das ist derjenige, der erlaubt, mit anderen Gesetzen zu regieren, als die Gesetze Allahs. Hat Sheikh al-Islam rahmatullah alayhi nicht verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen eine Sache zu erlauben und eine Sache zu dulden oder aus irgendeinem Interesse zu handeln, liebe Geschwister? Weil die Sache ist klar, die Salaf haben uns diese Ayah erklärt. Und derjenige, der eine ausführliche Erklärung haben möchte, wir haben auf unserer Seite www.assirat.de die Erklärung von dieser Ayah bei Audio-Fatwa oder Video-Fatwa haben wir reingestellt. Qawlu ibn Abbas radiallahu an, kufrun la yanqulu anil millah. Es ist ein Kufr, der einen nicht aus der Religion herausbringt. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayh. Das ist nicht der Kufr, den sie zu glauben scheinen. Das ist nicht der Kufr, den sie denken zu erahnen oder zu wissen. Und diese Überlieferungen sind in Silsila al-Sahiha von Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala als authentisch klassifiziert, liebe Geschwister. Da holt man auch eine Überliefererkette, die schwach ist und sagt, ja, das stimmt nicht. Ja, subhanallah, gibt es nicht andere Überliefererketten, die authentisch sind? Darüber redet man nicht. Nein. Dann gibt es Leute, der sagt dir heute, wer nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Kuffar, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Es gibt Leute, die philosophieren und sagen dir so und so und so. Wallahi, du bist der Philosoph. Denn wir haben für unsere Erklärung was? Einen Beweis. Du bist der Philosoph. Bring mir einen Gelehrten, der gelehrter ist als Ibn Abbas und sagt mir, der was anderes gesagt hat als Ibn Abbas. Wird er finden? Ja oder nein? Nein. Ibn Abbas ist Turjuman al-Quran, der Übersetzer des Koran. Er sagt, das ist ein Kufr, nicht den ihr denkt. Und es ist nicht der Kufr, den die Menschen denken zu verstehen. Es ist Kufr duna Kufr, das bedeutet Kufr unter Kufr. So wie es großen Kufr, so gibt es auch. So wie es großen Wohlen gibt, so gibt es kleinen Wohlen. So wie es großen Nifab gibt, so gibt es. Haben wir alles gelernt, liebe Geschwister. Schaut mal, wie der Gelehrte hier das Buch aufgebaut hat. Stufen für Stufen. Wenn man das versteht, dann hat man auch kein Problem damit. Okay, weil wenn einer Zina macht oder Alkohol trinkt, wir können nicht zu ihm sagen, Kafir. Denn wir wissen nicht, ob er das erlaubt hat für sich selber. Sah. Niemals können wir das sagen. Bis wir mit ihm geredet haben, die Hujja. Dafür ist doch die Hujja da. Wofür ist die Hujja da, außer dafür? Deswegen, liebe Geschwister, es gibt leider Leute, die vorschnell handeln. Warum? Weil sie denken, die Führer, die Hukam, die haben großes Wissen über die Religion. Aber Wallahi, die Realität zeigt uns etwas anderes. Wisst ihr, wie Gaddafi gebetet hat? Der hat die linke auf die rechte Hand getan, beim Gebet. So hat er gebetet. So. Er sagte, Qul huwa Allahu ahad. Nein, nicht mehr Qul, weil das war damals für den Propheten Muhammad sallam, weil er nicht mehr da ist. Wir sagen nur, Allahu ahad. Ja, mashallah, das ist der Supergelehrte. Das ist der Supergelehrte. Und wallahi, die Wörter, die ich euch jetzt sage, die sind nicht von mir. Aber ich muss auch nicht jeden Gelehrten erwähnen. Deswegen, liebe Geschwister, die meisten Hukam sind was? Wissend oder unwissend? Unwissend. Und diejenigen, die um diese Führer herum sind, die sie beraten, die haben vielleicht Wissen über die Wirtschaft, über die Technik. Sie haben Wissen über Militärstrategien, aber sie haben kein Wissen über die Religion, über die Scharia. Und es kann sein, dass einer von diesen Leuten, von diesen, und es gibt üble sogenannte Gelehrte, die nennt man Ulama as-su. Das sind die Gelehrten des Übels. Die haben Wissen. Aber Wissen für das Gute oder für das Schlechte? Für das Schlechte. Hat Bashar al-Assad nicht solche Leute um sich gehabt? Ja oder nein? Hä? Natürlich. Natürlich. Deswegen, du kannst Leute um dich herum haben als Hakim. Der sagt dir, doch, du darfst das so machen, hauptsächlich. Du glaubst nicht daran, dass das richtig ist. Du sagst mir, wie viel Fatawas von sogenannten Shuyuch, von einem Sheikh haben wir heute gehört, die Haare aus Stellen bei uns hervorbringen, wo es keine Haare gab. Wie viel? Viele Fatawa, richtig? Weil diese Leute Lügner sind. Sie lügen über Allah Azza wa Jal. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Und wer ist ungerechter als derjenige, der über Allah Azza wa Jal eine Lüge erzählt? Bashar al-Assad, der hat einen gehabt und ich nenne ihn beim Namen Bhuti. Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat vor 40 Jahren Dua gegen ihn gemacht. Er sagte, übersetzt, möge Allah ihm ein langes Leben geben und seine Heuchelei aufdecken. Er ist nicht gestorben, bis das passiert ist. Wisst ihr, von wem er getötet wurde? Von den Leuten, denen er gedient hat. Ist das eine Schmach? Der hat ihn jahrelang zur Seite, der hat sogar auf dem Vater von Bashar al-Assad, hat er sogar das Totengebet gemacht. Dürfen wir über einen Kafir Totengebet machen? A'udhu billah. Er ist immer an der Seite von wem gewesen? Von Assad. Also, was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, innaka ma'a man ahbabt. Du bist mit denjenigen, den du liebst. Mit ihm wirst du versammelt werden. Wer sagt dir, dass nicht Leute um einen Hakim sind, die ihn betrügen, die ihm sagen, schau mal, du kannst das so und so machen, und er landet dabei im Kuffer, weil er selber ein Jahil ist, aber er denkt, dass er nicht wirklich ein übler Sünder ist in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister. Daher treffen wir von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, und wir sind gleich fertig, wir von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, wir treffen nicht einfach so eine Aussage, dass alle Führer Kuffar sind. Das ist Dalal nochmal. Das ist irre, liebe Geschwister. Und wir sagen auch nicht, dass alle Führer Muslime sind. Einige unter ihnen sind Kuffar, andere Muslime. Und wer ein Kafir ist und wer ein Muslim ist, das bestimmen bei uns die Gelehrten. Und die Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, weil manche könnten jetzt sagen, ja, wo sind denn eure Gelehrten? Alhamdulillah. Gaddafi wurde als Kafir verurteilt von einer gelehrten Gruppe von Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala. Wisst ihr warum? Gaddafi sagte, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, aber er sagte das nicht, er sagte, Muhammad ist ein Mann und ich bin ein Mann. Das heißt, es gibt zwischen uns keinen, was sagt Allah Azza wa Jal, er ist der Gesandte Allahs und nicht ein Vater von euch. Irgendein Vater von euch. Er sagt, Muhammad war ein Mann und ich war ein Mann. Jetzt werden wir sehen, welcher Mann du bist, wenn du vor Munkar und Nakir stehst. Dann zeig dein Mann. Zeig dein Mann. Wenn du vor diesen Engeln stehst, die dich im Grabe befragen. Nein, Saddam Hussein, als er noch nicht die Reue gemacht hat, in dieser Zeit hat ihn Sheikh Ibn Baz vom Islam ausgeschlossen, weil er hat einer Gruppe angehört, Baath-Partei. Das waren Kommunisten. A'udhu billah. Aber Allah Azza wa Jal hat ihm zum Schluss die Hidayah gegeben, ihn recht geleitet, und wir können nur sagen, was wir sehen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, wie bei Pharaon, der hat im letzten Moment und Drachen. Lak ya akhi. Wenn wir hören, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ist er für uns ein Muslim. Wir haben nicht die Aufgabe, in sein Herz reinzuschauen. Und ich sage es, Saddam, Rahmatullah alayh, ist als Muslim gestorben. Sagt man, A'udhu billah, was er alles gemacht hat? Ja, derjenige, der 99 Menschen getötet hat, er ist gestorben als Muslim. Das ist nicht deine Sache, die Vergebung. Walhamdulillah ist das nicht deine Sache. Sonst wärst du allein ins Paradies gegangen, wenn es deine Sache wäre. طيب خميني والعياذ بالله الشيطان الأسود كنت إيه von Iran. Die Gelehrten haben ihn vom Islam ausgeschlossen. Wenn ihr hört, wenn ihr liest, was er schreibt, nur wenn du es gelesen hast, du musst danach Russel machen. Nur, dass du es gelesen hast. Er hat üble Dinge gesagt. A'udhu billah. Atashirk. Wer sagt, dass er ein Muslim ist? Wer sagt, dass er ein Muslim ist, liebe Geschwister? Aber schaut mal, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nicht jeder macht Takfir, sondern sie machen es. Sagt man, ja, bis jetzt haben sie über den noch kein Urteil. Ja, ist doch nicht deine Aufgabe. Wird Allah dich danach fragen, am Tage der Auferstehung? Ich brauche sofort das Urteil, ich treffe mich gleich mit Brüdern, wir machen Takfir und da brauche ich die aktuellste Fatwa. Ja, wallahi, das ist der Zustand heute. Das ist der Zustand, den wir heute haben. Sag, das ist nicht deine Sache, ob er Kafir ist oder nicht. Schau, dass du deinen Iman behältst. Denn wallahi al-Azim, derjenige, der sich vergisst und nur auf andere schaut, Allah Azza wa Jal wird ihn vergessen, liebe Geschwister. Tayyib, und damit beenden wir. Sagen wir, der große Kufr war deutlich von diesem Führer. Wie ist die Sache jetzt? Dürfen wir gegen ihn rebellieren? Immer noch nicht. Jetzt aber wurde die Tür aufgemacht, dass wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Aber es gibt noch eine Qaida, eine Regel, und das ist Ijma' aller muslimischen Gelehrten. Sie sagen, innahu la yajuz izala ashar bima huwa asharun. Es ist nicht erlaubt, etwas wegzunehmen, wenn dadurch ein neues, größeres Übel kommt. Es ist nicht erlaubt. Was ist das? Ein Ijma' der Gelehrten. Der Ijma' der Gelehrten ist ebenfalls ein Beweis in der Religion. Der Prophet Muhammad sallam sagte, Hadith bei Abu Dawud, Inna Allah la yajma'u ummati ala dalal. Allah wird meine Umma niemals auf eine Falschheit, auf etwas Falsches einigen. Was heißt das? Wir müssen sicher sein, dass das, was er tut, dieser Hakim, der jetzt ein Kafir geworden ist, wir müssen sicher sein, wenn wir gegen ihn rebellieren, dass es nicht zu mehr Schaden kommt. Mit anderen Worten, er hat Kampfflugzeuge, er hat Bomben, er hat Raketen und wir kommen mit Siwak. Fürchte Allah. Ist das vernünftig? Wollen wir ihn mit einem Siwak bekämpfen? Nimm du Schuft. Ist das vernünftig? Nein. Warum? Weil wenn du eine Rebellion anfängst und du verlierst, wallahi al-azim, schau dann, wie der Zustand der Muslime ist. Sah, sind wir Zeugen? Ja oder nein? Schaut mal, dieser Zalim, Sisi, ich nenne ihn Susu, wie ihr wisst, der hat an einem Tag, und nur Allah kennt die Zahl der Toten, vielleicht hat er 10.000 Leute getötet. Ein Bruder, der da war, der hat mir berichtet, was da passiert ist. Alhamdulillah, das ist ein vertrauenswürdiger Bruder. Er sagte mir, sie waren in der Demonstrationsmenge, dann kam ein Apache-Helikopter herunter und einer von dort feuerte auf die Menge mit scharfer Munition. Tausende sind gestorben. Sie haben Tausende getötet, verbrannt. Sie haben Frauen und Kinder verbrannt in ihren Zelten. Und das war nicht das Ende. Wallahi, Leute, die an der Demonstration so gekommen sind, sie haben gesagt, wir haben nichts. Was wurde mit ihnen gemacht? Sie wollen abdecken. Ich meine, ihr könnt euch alle die Videos anschauen. Frauen, die Niqab haben, trauen sich nicht mehr auf der Straße. Männer, die ein Bart haben, die werden gejagt. Wie ist der Zustand jetzt? Gut oder schlecht? Und sogar, dieser schreckt nicht ab. Der hat auch sogar Journalisten töten lassen. Denen ist alles egal. Ich meine, er hat jetzt 12 Milliarden bekommen, frisch auf der Bank. Ja. Dann hat er ein bisschen Hinterhalt. Und diese Leute haben jetzt einen großen Krieg gegen den Islam begonnen. Und der beste Beweis, dass sie die Leute von Mubarak sind, ist jetzt, dass sie wen freigelassen haben? Mubarak. Subhanallah, derjenige, der Tausende und Abertausende von Muslimen getötet und geschlachtet und bestraft hat, schaut mal, der kommt heraus, der hat keine richtige Strafe bekommen im Übrigen, ja? Sonnenbrillestrafe? Was war los? Hat immer Sonnenbrille angehabt, sein Anzug war immer so gecremt und eingeschniegelt. A'udhu billah. Dieser kommt jetzt frei. Mursi, ich bin kein Freund von ihm, aber wir sagen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Wallahi al-Azim, Mursi, er hat immer verhindert, dass die Demonstranten aufeinander prallen. Er wollte nicht, dass Blut vergossen wird. Man kann über ihn sagen, was man will, aber er hat diese Sache nicht gewollt. Wie viele hat er getötet in seiner Amtszeit, Mursi? Wie viele? Wie viele? Keinen einzigen. Wie viele hat dieser Verbrecher an einem Tag getötet? Wallahu alam, Allah weiß es, vielleicht 10.000 Mal. Und sie lügen sehr viel über den Islam jetzt. Sogar, Wallahi, hast du gesehen, dass einer von diesen Wuzara, von diesen Minister von ihnen, der kam letztens, ich habe das selber gesehen bei Jazeera, der argumentiert mit der Ayah von Allah. Sagt, ja, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Aber die meisten Menschen wissen nicht, sagt er. Ja, und du bist der Erste, der nicht weiß. Schau mal, der argumentiert mit Ayah, mit Koran. Subhanallah al-Azim. Der merkt nicht mal, wie stark er verblendet ist, dieser Mann. Aber warum? Weil diese Leute, wal-iyadu billah, von Allah Azza wa Jal eine Strafe der Hartherzigkeit schon in dieser Dunya bekommen haben. Und hier sehen wir, wie diese Leute umgehen mit den Muslimen. Bis ich jetzt gehört habe, sogar ausländische Studenten, die da sind, werden abgeführt. Hausdurchsuchung, man geht bei ihnen in die Wohnung rein, man nimmt das Geld von ihnen, man nimmt das, dieses, jenes und dann zieht man weiter. Und eine Schwester, möge Allah Azza wa Jal ihr helfen, ihr Mann wurde genommen und man nahm ihr das Bargeld und sie hat ein kleines Kind. Subhanallah al-Azim, schaut mal, was soll eine Schwester jetzt in so einem Land machen? Und wenn sie in bestimmten Gegenden rausgeht mit Hijab, was denkt ihr, machen diese Schlägerbanden, diese Verbrecher, was werden sie mit ihr machen? Sie werden sie schlagen oder vergewaltigen. Und keiner wird nach ihr fragen. Soll sie dann zu Sisi gehen und sagen, ich wurde ungerecht behandelt? Das ist die Tatsache. Deswegen, liebe Geschwister, warum sagen wir das? Eine Regel, und das ist Ijma der Gelehrten, dass wenn du rebellierst, der Schaden darf nicht größer sein als der? Als der Nutzen. Das bedeutet, dass du genauso stark bist wie dieses Militärregime, gegen den du kämpfst, oder sogar noch stärker. Deswegen sagte Sheikh Ibn Uthaymeen etwas sehr Schönes, Rahmatullah alayhi, Rahmatun wasi'a. Er sagte, wir brauchen Emotionen, damit wir bereit sind zu kämpfen. Und wir brauchen die Scharia, um uns zurückzuhalten. Allah. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Ich erkläre es. Er sagte, wir brauchen Emotionen, damit wir bereit sind. Denn manchmal kommt die Situation, da musst du kämpfen. Und da brauchst du Enthusiasmus, damit du kämpfst. Motiviert musst du sein, damit du kämpfst. Okay? Aber die Scharia, sie ist dein Regelwerk und sie erlaubt dir zu kämpfen oder nicht zu kämpfen. Alhamdulillah. Das ist die Sache. Deswegen, wir müssen allgemein gegenüber den Führern was zeigen? Gehorsamkeit. Bis wir sehen, dass sie den großen Kufr begangen haben. Hier bleibt aber eine Frage, wenn wir gegen sie rebellieren, dann nur, wenn der Schaden nicht so groß ist wie der Nutzen. Sagt man, ja, wie ist das in Syrien? Wer sagt, dass Bashar al-Assad ein Führer ist? Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Minkum heißt مسلم كان كافر، مسلم كان كافر، ودي علوية زن كفار مت إجماع على جلاتهم. دي علوية زي زن زو شمتصش وني زاقي داس أفنتلش. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أزاقت دامت شاوت ما فوق إبا زي مونة يان أزاقت der Kampf gegen die Alawiya ist vor dem Kampf gegen die Juden. Weil die Alawiya dich richtig mit Aqida bekämpfen. Und das siehst du. Wallahi al-Azim. Yani das, was sie gemacht haben, ihr wisst, er hat die Kinder, wal-Iyadu billah, geschändet, getötet, die Kleinkinder, und auf ihren Köpfen steht, La ilaha illa Asad. Es gibt niemanden, der angebetet werden darf, außer Asad. Und sie haben den Sujud vollzogen. Und du weißt, die nehmen die Bilder und machen den Sujud. Das ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Und schaut euch mal die Heuchelei des Westens an. A'udhu Billah. Die, die sagen, dass sie die Demokratie verehren, ihre Demokratie, sie sagen, ja, bei uns zählt nur die Demokratie. Tayyip, Mursi wurde was gewählt? Demokratisch, viermal im Übrigen. Firma. Aber als er gewählt wurde, hat ihm das gefallen, ja oder nein? Sie meinen damit, er darf nur kommen, solange er nicht den Islam erlaubt. Das meinen sie damit. Und das ist der beste Beweis. Auch damals Hamas, als die demokratisch gewählt wurden, haben sie sie alle erkannt oder nicht? Terrorliste, Wurf. Das sind Kuffar. Das sind Kuffar, die haben ihre eigenen Gesetze. Der meint mit Demokratie, du tust, was wir dir sage, das meinen sie mit Demokratie. Aber wallahi, wir sind nicht so. Und die Leute in ihren Ländern wissen am besten, was für sie gut ist. Da brauchen sie nicht diese Leute vom Westen, die ihnen sagen, was für sie gut ist. Alhamdulillah, wir wissen das seit 1400 Jahren, was für uns das Beste ist. Richtig? Ja oder nein? Ey wallah. Ja oder nein? Ja. Ey wallah. Und wenn diese Leute die Scharia haben wollen in ihren Ländern, dann kriegen sie die Scharia, weil sie es wollen und nicht, weil ihr das wollt. Wenn es nach euch geht, würdet ihr am liebsten die Muslime alle in einer Reihe stellen, die Praktizierenden und abknallen, weil die anderen sind schon so geworden wie ihr. Damit habt ihr kein Problem. Und hier der beste Beweis ist, in Deutschland wird ein Islam akzeptiert. Wisst ihr welcher Islam? Der Ahmadiyya-Islam. In Hessen haben sie jetzt die Ahmadiyya auf Kirchenstatus getan. Damit haben sie dir gesagt, das ist der Islam, den wir wollen. Und Ahmadiyya sind Muslim oder nicht? Nein. Der kann tausendmal sagen, dass er ein Muslim ist. Unsere Religion hat Grundlage. Deswegen, diese Leute, es ist klar, wie ihre Haltung uns gegenüber ist. Und das seht ihr, indem sie, guck mal, alle diskutieren, ja. Wir 28 EU-Staaten, sie beraten jetzt darüber. Keine Hilfsgüter mehr für Ägypten, aber Rüstungsgüter. Und somit hat man das Problem gelöst. Möge Allah Azza wa Jal unseren Muslimen helfen. Möge Allah Azza wa Jal unseren Muslimen vor ungerechten Tyrannen und ungerechten Führern helfen. Möge Allah Azza wa Jal uns zur Religion Allahs Azza wa Jal zurückbringen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit niemand anderen versammeln, außer mit den Besten seiner Geschöpfe. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب liebe Geschwister, wenn es Fragen gibt, habt ihr die Möglichkeit zu fragen. Ciao. Der aufmerksamste Zuhörer. Na, تفضل. وفيك. Wie ist es mit einem Führer, der sagt, muslimische Gesetze und die Scharia ist das beste Gesetz. Nein. Aber er handelt mit den meisten Gesetzen, mit den meisten Urteilen mit einem anderen Gesetz. Nein. Wie ist das mit einem Führer, der nicht oder nur zum Teil mit der Scharia handelt und in vielen Bereichen auch nicht mit der Scharia handelt? Ist so die Frage? Nein. Sein Zustand hängt von folgender Fragestellung ab. Wenn er sagt, es ist mir erlaubt, mit diesen Gesetzen zu handeln, oder wenn er sagt, diese Gesetze, die ich habe, sind genauso gut wie die Scharia, der ist ein Kafir mit Ijma' aller Gelehrten. Aber wenn er sagt, ich handle mit diesen Gesetzen, aber ich sehe sie nicht besser als die Scharia, Deswegen achtet auf das Beispiel, was ich euch gesagt habe. Wenn du Zina machst, hast du es für erlaubt erklärt oder hast du gewusst, dass das falsch ist, aber du hast es trotzdem getan aus deinem Gelüst heraus. Wenn er sagt, dass dieses nicht erlaubt ist, aber ich tue es, weil ich werde Geld, Stellung, Position bekommen, dieser hat den kleinen Kuffer gemacht, bedeutet nicht den großen Kuffer. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und deswegen ist es erforderlich, dass man die Iqamatul Hujja mit so einer Person macht, um zu wissen, warum regiert er mit anderen Gesetzen. Dass das übel ist, mit anderen Gesetzen zu regieren, darüber brauchen wir nicht zu reden. Schaut mal alleine nur die Androhung von Allah Azza wa Jal. Und derjenige, der mit etwas anderem regiert, außer mit den Gesetzen Allahs, das sind die Kuffar. Yani, wer hat nicht Angst vor so einer Ayah? Möge Allah uns bewahren. Na, was kann ich als ein Muslim, der hier in Europa lebt, für meine Oma, was kann ich für sie tun, also die in Ägypten sind, die im Süden? Was kann ich hier in Deutschland für meine Geschwister in den anderen Ländern tun? Und ehrlich gesagt, tun wir gar nichts. Wir sehen ein paar Bilder, dann sind wir etwas emotional angefacht, wie ein Feuer, was sich entzündet, und danach vergessen wir genauso schnell wieder unsere Geschwister. Schach, das bei uns ein. Deswegen, Nachi, wir sollen aber nicht so sein, sondern wir haben verschiedene Sachen, die wir tun können. Wir können Dua für sie machen. Wir können für sie Hilfsgüter bringen. Und MashaAllah, es gibt Brüder, Wallahi al-Azim, yani, die bringen die Sachen bis vor Ort. Und nehmen in Kauf, dass sie getötet werden. Sie bringen das bis dorthin. Und deswegen soll man auch guten Organisationen, die ehrlich sind, vertrauenswürdig sind, helfen, dass man hier und dort Medikamente sammelt, dass man hier und dort Medikamente sammelt und man auf beste Art und Weise diese darüber bringt. Wallahu ta'ala ala wa'ad. Wir kennen die Aussage vom Propheten dass sich seine Umma, dass es 72 Gruppen, die in die Hölle kommen. Diese 72, ist das festgesetzt oder ist das nur eine Zahlenangabe, dass es viele sein können, dass es auch durchaus mehr sein können? Der Bruder sagt, wie ist dieser Hadith zu verstehen, dass der Prophet sallam sagte, es wird in meiner Umma 73 Gruppen geben. Die Gelehrten erklären den Hadith auf zweierlei Art. Manche haben gesagt, das ist die Gruppe, genau die Anzahl, die er genannt hat. Und manche Gelehrte haben gesagt, es sind 5 Hauptgruppen und unter ihnen sind die Untergruppierungen. Wie zum Beispiel die nackten Banditen. Kennt ihr die nackten Banditen? Naqshbandi. Na? Unter ihnen gibt es Tausende. Wie viele Tariqa gibt es? Tausende. Und jede Tariqa erklärt den anderen zum Kafir. Subhanallah. Wa la takunu min al-mushrikin min al-ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Und Allah Azza wa Jalla sagt dann, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Und seid nicht wie diejenigen, die ihre Religion gespalten haben, so dass sie in verschiedenen Gruppen zersplittert worden sind. Jede Partei, jede Gruppierung ist froh über das, was sie hat. Stolz, arrogant und denkt nur, sie ist auf der Wahl. Na, so ist die Sache. Und deswegen haben die Gelehrten das auf zweierlei Art erklärt. Wallahu ta'ala ala. Ist das mit der Wahl gegenüber einem Hakim? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Herrscher sieht, man erkennt ja als Muslim, muss man ihm auch automatisch die Bayer geben? Oder kann man die Bayer ablehnen aufgrund von sozusagen Ungerechtigkeit, die man irgendwie sieht? Nein. Und noch dazu noch eine kurze Frage. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Befehl von diesem Amir kriegt, beispielsweise die Harms, beispielsweise er sagt, tötet die und die Muslime. Man sieht diese Menschen zum Beispiel in Syrien als Muslime an. So, wenn man sich diesem Befehl widersetzt, das ist dann nicht unter Rebellion gemeint, oder? Das ist eine, die zwei Fragen, die ich... Beantworten wir erstmal die erste Frage. Was ist, wenn ich jemanden als muslimischen Herrscher kenne, ihn sehe, ihn feststelle als muslimischen Herrscher? Muss ich ihm die Bay'a geben? Antwort, nein. Denn es obliegt nicht für jeden Einzelnen, dass er einem muslimischen Herrscher die Bay'a gibt. Sondern wenn eine Gruppe das macht, dann ist das in Ordnung und ausreichend. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, die Gelehrten stimmen darin überein, dass nicht jeder Einzelne dem Herrscher die Bay'a geben muss. Deine Gehorsamkeit ihm gegenüber ist die Bay'a. Das ist die erste Sache. Zweite Sache, wenn einer mich dazu zwingt, eine Ungehorsamkeit zu begehen und er droht mir, wenn ich das nicht tue, so wird er mich bestrafen dafür. Diese Sache ist natürlich eine Sache, die wir Zwang nennen. Aber hier soll man gucken, wie man sich aus dieser Situation herausbringt, weil das mit Unrecht gegenüber anderen Menschen zu tun hat. Und Unrecht gegenüber anderen Menschen wird Finsternis am Tage der Auferstehung sein. Wallahu ta'ala, ala wa. Na. Was ist mit Gesetzen, die also die Allah im Koran erwähnt hat, wie zum Beispiel Ampeln oder so? Wie sind wir diesen Gesetzen? Was ist mit Gesetzen, die nicht direkt mit der Scharia zu tun haben, wie zum Beispiel Verkehrsrecht und so weiter und so fort? Hier haben die Gelehrten gesagt, das ist erlaubt, weil das Gesetze sind, die nicht die Scharia treffen oder in irgendeiner Weise beeinflussen, sondern sie sind Gesetze, die für das Allgemeinwohl gut sind. Wie zum Beispiel Ampeln, ja? Leider, es gibt welche von unseren Brüdern, möge Allah sie recht leiten, sie haben eine Sache falsch verstanden, der denkt, wenn er bei Rot stehen bleibt, dann ist er ein Käfer geworden, weil er hier dem Tarot gefolgt ist. Möge Allah uns bewahren. Subhanallah, diese Ampeln, Allah, haben nichts mit der Scharia zu tun. Diese Ampeln haben nichts mit der Scharia zu tun. Deswegen sollte man verstehen, was dieses und was jenes ist. Na, wallahu ta'ala, a'la wa a'la. Tfadala. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inshallah ta'ala haben wir jetzt wieder normalen Unterricht, liebe Geschwister, jeden Montag.